Sie mehr, meine Herrschaften! Werden Sie Zeuge, wie der Kaiser von Österreich seine Braut zur Gattin macht. Der Vollzug der Ehe ist die Voraussetzung für die Geburt des Thronfolgers. Deshalb, verehrtes Publikum, ist diese Umarmung von öffentlichem Interesse. Man begafft mich, als wär ich ein seltenes Tier. Daran musst du dich gewöhnen, wenn du liebst mit mir. Wenn du bloß kein Kaiser wärst, gäb es gar nichts, was uns trennt. Das Vöglein ist in den Käfig geflogen, die Gittertür wird zugemacht. Kann man es dem Volk verdenken, dass es das Tierchen besichtigen will? Eine Rarität, in Freiheit geboren und noch nicht dressiert!